willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochenzisch. Diesmal die Woche 17, 2014. Die Ziegen, die ich rief. Genau, ja. Heute geht's um Ziegen. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Also, ein paar Ziegen sind da diskussionswürdig, ein paar andere nicht. Ja. Beispielsweise, absolut ohne Diskussion, ist, dass Goat Simulator ein Phänomen geworden ist. Ja, Goat Simulator, eigentlich ein recht, technisch recht mieses Spiel, macht aber Laune. Ja, macht wirklich extrem Spaß. Ich habe allerdings gemerkt, beim Spielen, ich konnte es nicht lassen und habe mir das gekauft, ja, nachdem ich einige Berichte gesehen habe, da komme ich später nochmal drauf zurück. Ich habe mich krumm und schief gelacht, ja, habe mir das dann gekauft, muss sagen, absoluter Hammer, was man da alles machen kann, ja, aber das Zugucken ist eigentlich lustiger noch. Ja. Warum? Weil die Steuerung halt katastrophal ist, ja, also irgendwie, ich glaube, das ist das erste Spiel, wo es mir ein bisschen schlecht geworden ist nach ein paar Stunden, ne? Weil dies ist die Kameraführung, das ist alles furchtbar im Prinzip, ja. Dennoch gut genug, dass extrem lustige Sachen dabei herauskommen, dass man das sehen kann, und dann macht's eben doch super Laune. Man könnte es erst gar nicht vermuten. Es sind sehr viele Jokes im Spiel versteckt, und ich glaube, das ist auch das ganze Geheimnis daran. Ja. Man hat eine freie Welt. Im Prinzip ist das GTA der Ziegen, ja, Goat Simulator. Und es gibt auch jede Menge Erweiterungen schon dafür im Spiel, die man dann eben spielen kann, nutzen kann. Und das macht dann schon wirklich ganz, ganz viel Spaß mit dem Goat Simulator. Ja. Unglaublich viel Spaß. Ich liebe Ziegen jetzt. Ja. Und die Ziegen werden sich rächen an der Menschheit, ganz klar. Vor allem an solchen Redaktionen wie TechCrunch, ja, für die unglaublich blöde Berichterstattung, ja. TechCrunch zieht die Ziegen runter, veralbert die, ja. Wie, TechCrunch sind keine Ziegen. Oh, Entschuldigung. Ich hätte es eigentlich angenommen, denn der Shitstorm und die Anti-Google-Hetze, die jetzt von vielen großen Tech-Sites, die sich übrigens wirklich schämen sollten, ja, hier im Internet kursiert, angesichts des Rücktritts von Vic Gandotra. Die sind nämlich alle auf diese unsägliche TechCrunch-Seite da zurückzuführen. Ja. Vic Gandotra ist ganz plötzlich zurückgetreten. Und man kann wirklich viel spekulieren, warum er denn zurückgetreten ist. Er selbst schreibt in einem schon dramatischen Beitrag auf Google Plus, dass er zurücktritt, lässt aber offen, warum er das tut. Er erzählt eine Geschichte von dem Onkel seiner Frau, der in einem tragischen Unfall in Los Angeles beim Radfahren von einem Truck getötet wurde, ja. Und das hat ihn halt sehr nachdenklich gemacht, und ist das, was auch Onkel seiner Frau immer wieder gesagt hat, ja, wenn er zum Beispiel angerufen hat, und dann, ja, ist immer sowas wie eine Fortsetzung, ja, der letzten Konversation, ja. Dieses fast schon kryptische, was da drin ist, das lässt halt viel Spielraum zur Deutung, ja, was jetzt eigentlich damit gemeint ist. Und 8 Jahre war er bei Google, war erstmal Chef in der Mobile-Division, also für Android zuständig. Dann hat er Google Plus quasi die Leitung bei Google Plus übernommen und scheidet jetzt halt recht unerwartet offenbar aus. Und dann kochten natürlich die Gerüchte hoch, warum das so ist. Und TechCrunch hat natürlich da den Bock wieder abgeschossen. Ja, ist man ja nicht anders gewohnt von den Trollen. Und hat eben da behauptet, dass Google Plus jetzt also tot wäre, ja, faktisch, und als lebender Toter, als Walking Dead, eben jetzt vielleicht noch eine kurze Zeit besteht, bis es dann vermutlich komplett verschwindet oder nur noch in einer ganz minimierten Form existieren wird. Ja. Also ich muss da ehrlich sagen, ich muss mich leider auch nochmal im Uncast damit beschäftigen, ja, weil es ist ja ein wichtiges Thema und diese Gerüchte, es ist fast schon rufschädigend. Es ist wirklich traurig, wie diese Google-Hasser von TechCrunch immer wieder jede Kleinigkeit auffassen. Ja. Ich meine, klar, es ist Linkbait auch ein gewisses, ja, ein Stück weit, ja. Also ich denke, man muss es realistisch sehen, aber viele Leute werden es nicht realistisch sehen. Zum Beispiel die Financial Times hat diese blöde Story tatsächlich auch noch aufgegriffen und hat es da verbreitet. Und ja, Financial Times ist ja auch wichtig für die Investoren und so. Ich meine, gut, Larry Page hat eigentlich deutlich gemacht, dass es mit Google Plus so weitergeht, ja, dass sie weiterhin die Nutzer Zahlen nach oben schrauben möchten. Google Plus hat schon beachtlich viel Nutzer, auch in der Zeit, in der Google Plus existiert, ist der Zuwachs enorm, das am stärksten wachsende Social Network. Naja, da kommt auch nochmal ein paar Fragen auf. Social Network ist so etwas, wo Google eigentlich nicht gesagt hat, nee, es sind eigentlich kein Social Network wie Facebook. Ja? Und das Problem ist ja immer, dass es verglichen wird mit Facebook und Facebook ist die Nummer 1 und bei den Amerikanern darf es ja keine Nummer 2 geben. Ja? Also Nummer 2 ist tot, nur die Nummer 1 hat das Recht zu existieren anscheinend. Ja? Und das ist dann eben Facebook und dass Google Plus die Nummer 2 ist, ja, das sieht man dann eben nicht so positiv. Aber daran, es ist eigentlich ja egal, nur diese Story, die eben TechCrunch da jetzt veröffentlicht hat, entbehrt jeglicher Grundlage. Wie gesagt, Larry Page hat es deutlich gemacht. Moritz Tolksdorf, Google-Mitarbeiter bei Google Deutschland, hat es deutlich gemacht, dass das Unsinn ist. Ja. Und hat auch erklärt, dass zum Beispiel diese angeblichen 1000 Mitarbeiter, die da jetzt von Google Plus umgezogen sind, dass es natürlich vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist, dass es also Verlegungen sind, es wurden neue Gebäude gebaut. Natürlich gibt es da dann gibt es einen Umzug von diesen Personen, aber jetzt speziell von diesen Zahl 1000 Personen, da weiß anscheinend nur TechCrunch etwas davon, ja, sonst niemand. Also es ist schon wirklich traurig. Traurig ist auf jeden Fall, dass Vikram Dotra geht, denn er war ein wichtiger Mann für Google. Natürlich kann man jetzt sich die Frage stellen, wie geht's weiter mit Google Plus? Ja, Google Plus wird weitergehen, aber wie geht's weiter? Wird's da Änderungen geben an der Strategie? Wird's da weitergeführt werden, genau so wie es ist? Ja, ich meine, kann man ja eigentlich sagen, Google hat nie Google Plus so weitergeführt, wie es ist. Google Plus wird ständig geändert, ja, manchmal auch zu Missmut der Leute, ja. Und nur, wie gesagt, es wurden immer frappierende Änderungen gemacht, genauso wenn also schon alleine die Designänderungen, wenn ich mir die angucke, was da passiert ist in den letzten so in den letzten, ja, relativ kurzen Zeitabständen, da kann man also eigentlich das schon kaum wieder erkennen, ja, dieses Google Plus. Und ich denke, so wird das auf jeden Fall auch weitergehen. Ja. Definitiv. Und keine Ziege wird es jemals verhindern können, dass Google Plus sich da weiter etabliert, ja, beziehungsweise eben weiter existiert. Ich glaube nämlich nicht, dass Google hier die Intention überhaupt hat, Nummer 1 von irgendwas hier zu werden mit Google Plus, ja, vor allem nicht als Konkurrent zu Facebook, weil das wurde ja immer wieder gesagt. Facebook ist etwas, wo man die Leute findet, mit denen man eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollte. Google Plus ist der Ort, bei dem man Informationen findet, ja, und vernünftige Diskussionen führen kann. Und das ist nicht so sehr dieses Freundenetzwerk, sondern es ist mehr das Informationsnetzwerk. Und ich glaube, das sollte man sich da schon verinnerlichen, wenn man darüber redet. Aber das werden so diese Hobbyjournalisten und Freizeit-Google-Hasser wohl nie kapieren wollen. Ja, wenn wir schon gerade von Ziegen sprechen, man sagt ja manchmal so dumm wie eine Ziege, finde ich überhaupt gar nicht so süß, weil ich finde, Ziegen sind alles andere als dumm. Ja, konnte ich jetzt gerade beim Event wieder sehen, Sito-Event gab es ja am Wochenende, ja, spezielle Aktion von geocaching.com, und da war ich in auf der Erdenkaut, ja, und da gab es auch schöne Ziegen, und die sind ausgebrochen, sind über den Zaun gesprungen, ja, und haben sich unter die Kescher gemischt. Sehr zu Freuden der Kescher, ja, waren alle begeistert. Aber was man vielleicht nicht machen sollte, ja, wenn man dann versucht, solche Kampagnen zu starten, wie jetzt im geocaching.com gemacht haben mit dem Sito und so weiter, ist etwas, ja, wenn man selbst ein bisschen umstritten ist, ja, dann aufzufordern, zum Beispiel Bilder von bestimmten Taten zu veröffentlichen, positiven Taten, das kann nämlich ziemlich ins Auge gehen. Das haben die Ziegen vom New York Police Department erfahren. Ne? ich habe fast schon Beleidigung da, die Ziegen zu nennen, ja. Allerdings für die Ziegen. die Twitter-Kampagne, die ging fürchterlich schief. Unter dem Hashtag MyNYPD wurden statt, wie angefordert, positive Bilder, ja, von Aktionen der New Yorker Polizei oder von eben ja, Treffen oder Gesprächen netten mit den Polizisten. Stattdessen wurden eben Bilder veröffentlicht, wie die Polizisten rigoros und brutal gegen alle Art von Menschen vorgehen. Natürlich auch Kriminelle, wo man da sicherlich sagen kann, ja, okay, gut, das muss ja so sein, ja. Aber auch gegen Demonstranten, friedliche Demonstranten, ja, Bilder, die man uns übrigens auch zeigt, um zu beweisen, ja, wie schlimm die ein oder andere Gruppe ist von Menschen, ja, wird oft dann gezeigt, eben wie jetzt zum Beispiel in irgendeinem Land die Polizisten brutal gegen die Demonstranten vorgehen, ja. Die Bilder sieht man weniger, wenn es Polizeiaktionen sind von US-amerikanischen Einheiten, ja. Nur die Twitter-User haben hier knallhart auch gezeigt, was da dann tatsächlich abging. Und diese Kampagne von MyNYPD wurde innerhalb von kürzester Zeit zu einer Katastrophe für die New Yorker Polizei. Denn was da an Bildern und an Geschichten dann eben rauskam, die Polizei alles andere als positiv darstellen lassen, das war schon ein herber Schlag für diese Polizei, und da muss man schon sagen, also man muss aufpassen, ja, wenn man solche eine Aktion macht, da hätte man sich eigentlich denken können, dass dabei nichts Positives rauskommt, denn ganz im Gegensatz zu dem, was die Regierung gerne da sehen würde, ist es oft so, dass viele Menschen in den USA eben auch ganz und gar nicht mit dem Vorgehen der eigenen Polizei einverstanden sind, ja. Vor allem eben im Hinblick bei Demonstrationen, die gegen das Kapital gerichtet sind. Ja, da ist offenbar gerade die New Yorker Polizei extrem empfindlich und schlägt rigoros zu. Da werden auch Leute verurteilt vor Gericht zu unglaublich lächerlichen Gefängnisstrafen, nur weil jemand ein Graffiti auf dem Gehweg gemacht hat mit Kreide, ja, mit Kreide, und einen Spruch eben gegen die Banken losgelassen hat vor der Bank, und da werden die Leute zu mehreren Jahrzehnten Freiheitsstrafe verurteilt. Das ist einfach unglaublich, und das zeigt dann auch, wie wie dann die Leute hier eben ihrem Frust hier Luft lassen und dann eben hier diese Aktionen umkehren in ganz, ganz schlimme Gegenaktionen. Ja. My NYPD, die Prozentzahlen würde mich schon mal interessieren, wie viel Prozent negative Bilder, wie viel Prozent positive Bilder, ja, aber naja. Ist schon kurios. Ja. Also, Ziegenaktion gescheitert, kann man sagen. Aber was interessant ist, hat jetzt überhaupt nichts mit Ziegen zu tun. Gmail könnte bald GBG zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten. Offenbar arbeiten nach einem Bericht die Leute bei Google dran, um es zu ermöglichen, dass eine GPG bzw. PGP-Verschlüsselung in Gmail möglich ist, ja, direkt integriert. Da muss man allerdings auch dazu sagen, ich liebe diesen Bericht, ich hoffe, dass es wahr ist, aber man muss skeptisch bleiben, wie da Google denn einen Ansatz macht. Sobald man seinen privaten Key an Google übertragen muss, ist das Thema gestorben. Das sollte man auch unter keinen Umständen tun. Denn Google als US-Firma kann natürlich gezwungen werden, die Schlüssel herauszugeben. Ein Grund, warum der Dienst von Phil Zimmerman, der Erfinder von PGP, eben seinen Dienst eingestellt hat, seinen Mail-Dienst, weil er eben befürchtet, dass eben dadurch, so wie es eben auch angefordert wurde von Lava-Mail, die Keys herausgeben zu müssen an die Regierung, und mit diesen privaten Keys wäre es für Organisationen wie zum Beispiel eben NSA ohne Probleme möglich, die gesamten Daten zu entschlüsseln. Unter Umständen weiß der Benutzer dann auch gar nicht, dass sein Key in falsche Hände geraten ist. Deswegen absolut klar, keinen privaten Key an Google übertragen. Muss man allerdings auch nicht. Das Ganze könnte auch zum Beispiel über ein Plugin laufen von Chrome, ja, also quasi auf dem Client diese Ver- und Entschlüsselung. Wichtig ist nur, oder gut wäre nur, wenn eben ein automatischer Public Key Server, ja, bei Google veröffentlicht wird, wo dann zum Beispiel jeder Gmail-Client sowohl, also auf der Web-Oberfläche dann, ja, eben nachguckt, okay, dieser Empfänger, hat der ein Public Key registriert? Ja. Dann wird diese Nachricht automatisch verschlüsselt und der Empfänger bekommt die Nachricht verschlüsselt. Hat er kein Public Key registriert, dann kriegt er die Nachricht eben ganz normal unverschlüsselt. So, wenn dann eine verschlüsselte Nachricht kommt, dann fordert eben zum Beispiel das Plugin auf, die Passphrase einzugeben. Ja, das passiert dann lokal, und dann eben wird die Nachricht quasi entschlüsselt. Man könnte sogar zur Sicherheit das so machen, dass eben dieses Plugin nur das GPG auf dem Computer aufruft, ja, und das dann eben nach dem Passwort fragt, damit man auch sicher ist, dass eben an dem Browser kein Passwort gesendet wird. Das ist absolut möglich, kein Problem, und das muss Google auch machen. Alles andere hat keinen Sinn. Aber da ist natürlich die Frage, bevor man jetzt in ganz tolle Lobeshymnen aufgeht, ja, an Google, ah, oh, super, super, super. Erstmal warten, ob das umgesetzt wird, ja. Google hätte damit natürlich auch ein Werbeproblem. Und dann eben warten, wie das umgesetzt wird, ja. Und dann können wir unter Umständen anfangen mit dem Lob. Ja. Das wäre auf jeden Fall, da so viele Leute Gmail nutzen, wenn diese automatische Kontrolle kommt, ob denn hier eine Verschlüsselung möglich ist oder nicht und es dann automatisch gemacht wird, dann wäre das ein riesiger Schritt in Richtung Datensicherheit für die Benutzer. Denn eines ist klar, wenn etwas zu kompliziert wird, wird es der Nutzer nicht machen. Ja. Das ist ein Riesenschritt hin zu der Vereinfachung von einer Verschlüsselung bei gleichzeitiger Sicherheit. Ja. Wollen wir mal abwarten, was daraus wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde das genau verfolgen und würde dann aber auch sagen, dass auch andere Maildienste, beispielsweise wie Posteo, so etwas auch aufgreift und vielleicht dann auch, wenn Google tatsächlich so einen Open Public Key Registration Service dann macht, dass dieser dann auch wie Gmail abgefragt wird und dass dann Posteo ähnlich arbeitet, ja, wie mit einem Plugin, ja, also Posteo, Yahoo, Secure Mail, Secure Mail gibt's nicht mehr, die verschiedenen Dienste, die jetzt eben aufgetaucht sind, ja, Posteo ist mir jetzt in den Sinn gekommen, die eben mit solchen Sicherheitspluses werben, ja, und die könnten dann eben hier das auch auffassen, dass es da genauso funktioniert. Ja, gut, das ist die E-Mail-Adresse so und so, ist da ein Public Key registriert, ja, dann verschlüsseln wir das automatisch mit GBG und gut ist. Ja, so könnte man das machen. Ubuntu 14.04, die nutzt, oder Ubuntu nutzt, Canonical nutzt ja immer wieder, so, jetzt habe ich dreimal angefangen, Canonical nutzt ja immer wieder so zu Tiernamen, ja, für ihre Distribution, ja, aber keine Angst, sind keine dreckige Tiernamen, ja, sondern ganz goldiger Hals. Goat wird nicht genutzt werden, denn das geht ja nicht mehr, sind ja schon, glaube ich, weiter, genau. Die sind, glaube ich, jetzt angelangt, genau, TrustyTar heißt die neueste Ubuntu-Version 14.04 LTS. LTS bedeutet, dass es 5 Jahre Updates geben wird für diese Version. Ein großes Plus also für Leute, die sagen, never change a running system. Ja, jetzt machen und dann 5 Jahre Ruhe haben. Ganz toll. Ich warte natürlich auf Linux Mint Version, die eben diese 14.04 umsetzt, weil ja Canonical immer so ein bisschen jetzt in letzter Zeit in die Schusslinie gekommen ist. Allerdings muss ich Linux Mint auch anstrengend, weil denn TrustyTar 14.04 LTS, das bietet schon einiges. Und es ist jetzt sofort verfügbar, ja. Und da kann man schon sagen, ja, muss man da wirklich warten? Kann man das nicht machen? Da gehen natürlich die Meinungen weit auseinander momentan in der Open Source Szene, ja. Richard Stallman wird mich wahrscheinlich steinigen, wenn ich jetzt sag, ach, man könnte eigentlich Ubuntu 14.04 schon benutzen, ja. Aber er würde auch kein Linux Mint benutzen, weil das nur ein Derivat ist von Ubuntu, ja. Aber wie gesagt, es gibt da natürlich jetzt, kann ich wieder ausufern da, ja, mit meinen Rundumschlägen da, mit dem ganzen Ubuntu, Canonical, Debian, Universum, ja, mach ich nicht. Also TrustyTar, jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn eigentlich ein Tar, ja. Das will ich schon mal genau wissen, ja. Vielleicht ist es ja sowas, so ein Tier, wo sich mit Ziegen vielleicht ganz gut verträgt, ja. Ja. Ja, und siehe da, ja, es ist eine Wildziege. TrustyTar, ich sag ja, Ziegen tun sich diesen Monat total in den Vordergrund spielen, ja. Die Ziege, die Wildziege, zum Beispiel aus dem Himalaya, ja, ne? Dort gibt es diese Tarziegen, wunderhübsch sehen die aus und von daher gibt es zwar kein was weiß ich, Gabbling Goat, sondern eben jetzt ist Trusty Tar. Passt ja auch gut, Trusty, ne, mit der LTS-Version. Und Ziegen an die Macht, sage ich da nur. Für jeden, der jetzt kein ideologisches Problem mit Canonical hat, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Es gibt bereits jetzt schon die Kubuntu-Versionen, Lubuntu, Xubuntu, ja. Vor allem die Kubuntu-Version gefällt mir natürlich sehr gut mit dem KDE 4.13. Ich mag momentan KDE doch sehr. Ja, ich hab's auch vor nicht allzu langer Zeit auf Linux Mint 16 installiert und muss sagen, gefällt mir außerordentlich gut und ich würde im Moment tatsächlich das Kubuntu installieren statt das Ubuntu, weil eben das mit einem KDE Desktop da kommt. Und das ist schon sehr schön. Aber wie gesagt, für die normalen, für die Leute, die eben das Unity mögen, da kann man die normale Ubuntu-Version nutzen. Es gibt auch dann eben das Xubuntu mit der XFME-Oberfläche. Übrigens jetzt mit Whisker-Menü, was auch eine schöne Verbesserung ist. Und dann das Lubuntu mit LXD. LXDE, glaube ich, heißt, ja. Und auch mit einigen anderen Desktops, natürlich auch mit dem GNOME Desktop, ganz klar. Gut. Also, die Trusty Tar, die vertrauenswürdige Ziege, Wildziege, ja, ist bereit. Jetzt sofort könnt ihr das installieren. Ganz cool. Und ja, da muss ich jetzt Linux Mint mal beeilen. Ja, was mich bei Linux Mint stört, ist es, dass es keine Kernel-Updates gibt, was aber natürlich auch die Stabilität vom System wiederum positiv macht. Ja. Sicherheitstechnisch kann er vielleicht anderer Meinung sein, aber wie gesagt, dafür gibt es ja die Auswahl. Ja, vergrabene Atari-Cartridges, ja, von dem Spiel E.T. Die wurden jetzt tatsächlich gefunden. Die Legende lebt. Es kamen zwar keine Ziegen im Spiel vor, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, aber die Grafik war damals so schlecht, dass man eigentlich bei dem Anblick von E.T. eigentlich alles Mögliche interpretieren konnte, was das dann ist. Auf jeden Fall, das Spiel war grottenschlecht. Offenbar gab es da einen großen Zeitdruck. Das ist ein Teil der Geschichte von der ganzen Videospielszene, ein interessanter Teil, ja. Atari damals, ja, im Spielen, ja, kann man sagen, die Nummer 1 mit dem Atari VCS 2600 und dafür wurde eben das Spiel E.T. The Extraterrestrial gemacht und eben dann auf die Cartridges gebrannt, an den Handel ausgeliefert. Das Spiel floppte, trotz dass es eben den sehr großen Videospieltitel ja hatte. Man hatte deswegen auch offenbar sehr viele Cartridges produziert. Und ja, irgendwie ob es Frust war oder ob das Verheimlichung war, man hat jedenfalls ganze LKW-Ladungen vergraben. So hieß damals das Gerücht. Und zwar soll es 1983, glaube ich, passiert sein, ja. Es wurde das schlechteste Spiel aller Zeiten und dann wurden diese Cartridges offenbar vergraben, die unverkauften. Und das Ganze hat sich dann irgendwann, also es wurde offiziell berichtet, das hat sich dann allerdings irgendwann so als Legende gehalten und man hat es auch schon stark angezweifelt. Und jetzt wurde es tatsächlich im Rahmen von einer Dokumentation gefunden, also dieser Vergrabungsort, ja, oder die Ausgrabungsstätte, ja, muss man schon sagen, die wurde jetzt entdeckt und es wurden tatsächlich die Exemplare ausgegraben, die damals von Atari verschwinden gelassen wurden, ja. Es ist schon kurios, diese Dokumentation, komischerweise handelt ja von einem Microsoft Xbox Entertainment Studios. Also es ist sehr fraglich, aber The Verge berichtet das auch. Und 2015 soll der Film erscheinen. Und ja, bei diesen Dreharbeiten hat man eben tatsächlich das Versteck ausfindig gemacht, hat die ausgegraben. Damit ist ein Gerücht bestätigt, ein sehr verrücktes Gerücht, das sich seit der Jahrzehnten da hält. Und es war wohl tatsächlich so, dass Atari, wie gesagt, entweder aus Frust oder aus Gründen der Verheimlichung hier da diesen Verlust von 310 Millionen US-Dollar, damals jede Menge für ein Computerspiel, ja, da eben hier mit vergraben lösen wollte. Tja. Es ist die Vogelstrauß-Taktik, ja. So, am Schluss, wie immer, etwas Lustiges und natürlich bei den ganzen Ziegenthemen heute bleibt nur eins. Guckt euch mal den Goat Simulator an, aber alles, was ich bisher auf YouTube und so weiter gefunden habe, ist alles langweilig irgendwie. Nein, schaut euch die Story an, die erzählt wird bei dem Game One Beitrag. Ich habe den verlinkt bei 10 Minuten 40 Sekunden. Ja, etwa da fängt der Bericht von oder über den Goat Simulator an und schaut euch mal das an. Die erklären den Goat Simulator in Form einer fiktiven Geschichte in einem fiktiven Ort mit der Spiele Area von dem Goat Simulator und dann gibt's nur eins: Entweder ihr verteufelt Ziegen oder ihr holt euch den Goat Simulator, so wie ich es getan habe. Ja, übrigens noch ein Hinweis: Geht nicht über die Originalwebseite oder sonst irgendwohin, sondern oder direkt über Steam, sondern holt euch, wenn ihr das wollt, den Goat Simulator im Humble Bundle Store. Es ist zwar nicht Teil eines Humble Bundles momentan, aber im Humble Bundle Store könnt ihr auch Einzelspielen kaufen. Da kostet das Spiel nämlich statt 9,99 € tatsächlich nur 7,99 € und ihr kriegt es per Steam. Wenn ihr auf Steam direkt geht, dann kostet es 9,99 €. Also, bumm, ja, könnt ihr ein paar Euro sparen noch. Gut, Leute, das war's dann für diese Woche von der Rios Wochensicht. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur ja, damit Google Plus Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die entsprechende Seite. Ihr könnt mich auch erreichen unter Twitter @Rio oder ihr schreibt mir einfach eine Mail rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen, diesmal wieder besonders wichtig, findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com und bitte immer auf die Mehrzahl achten. Thenetcasts.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!